Szene 3. Sieh dir zuerst die Bilder an. Du hast dafür 6 Sekunden Zeit. Mist, schon wieder verloren. Die anderen waren einfach besser. Trotzdem, 4:1. So hoch haben wir schon lange nicht mehr verloren. Das dritte Tor war einfach Glück. Nein, den Elfer haben sie zurecht bekommen. Dein Foul war einfach dumm. Ach ja, jetzt bin ich wieder schuld. Ohne meinen Foul hätten die doch gleich das Tor gemacht. Mann, du hast ja keine Ahnung.